Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Moin Moin, Ladies und Gentlemen des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wölferadios. Ja, viele Schlagzeilen neben dem Platz, Max Kruse und die Folgen wird ein Thema heute sein. Darüber spreche ich unter anderem mit David Bebnowski, Publizist und Autor unter anderem für die Taz, seit Jahren intensiver Kenner der Wolfsburger Fanszene. Und mit ihm spreche ich auch über die Sanktionen, die das Netzwerk Wolfsburg bestehend aus Verein, Stadt und Polizei erlassen hat nach den Vorkommnissen in Hannover. Machen diese Maßnahmen Sinn oder werden sie negative Folgen für die Wolfsburger Fanszene haben? Dazu nimmt auch Iris Bothe Stellung, sie ist Stadtjugenddezernentin und hat an dem Maßnahmenkatalog Netzwerk Wolfsburg maßgeblich mitgewirkt. Blutgrätsche von hinten. Ja, so eine Woche, glaube ich, hat der VfL Wolfsburg auch noch nicht erlebt. Ich habe zum Teil gedacht, sind wir jetzt hier auf Schalke oder in Köln oder was? Diese Schlagzeilen neben dem Platz, im Mittelpunkt natürlich Max Kruse, Höhepunkt Rausschmiss aus der Nationalmannschaft, vorläufig, wie Jogi Löw sagt. Dazu die Vorkommnisse, die ja Dinge, die aus dem Privatleben veröffentlicht worden sind. Ich darf an dieser Stelle oder möchte auch da gar nicht genauer drauf eingehen. Letztendlich, weil da auch juristische Sachen im Hintergrund eine Rolle spielen. Ich finde aber unterm Strich, was da mit Max abgelaufen ist, eine Riesensauerei, meine persönliche Meinung. Ganz davon abgesehen, ob er da jetzt mit seinem Verhalten im privaten Bereich dazu beigetragen hat oder auch nicht. Es fand aus meiner Sicht tatsächlich dann auch eine regelrechte Hexenjagd statt auf ihn. Und das ist aus meiner Sicht so nicht nachvollziehbar und auch nicht zu tolerieren. Und ich finde es richtig, dass der Verein sich erstmal hinstellt und sagt, wir hören uns auch die Seite des Spielers an, die Meinung des Spielers. Und darauf möchte ich eigentlich an dieser Stelle hauptsächlich eingehen. Ein Satz noch vorweg. Ich habe selten etwas so viral gehen sehen wie das, was da unter der Woche verbreitet worden ist über soziale Netzwerke und in Videoform. Und ich finde, das gehört sich nicht. Das darf man einem Menschen, ne, ich zitiere da gern nochmal das Grundgesetz, um es ganz hoch aufzuhängen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wer auch immer dieses Video in Umlauf gebracht hat, sollte sich was schämen. Punkt. Und damit an dieser Stelle auch das Detail mal zum Abschluss gebracht. Bemerkenswert finde ich die Reaktion des Vereins, die Spielerseite sich anzuhören, die Entschuldigung zu akzeptieren, gleichzeitig Forderungen zu stellen und zu sagen, so mein Freund, du weißt genau, du hast da deinen Anteil. Und bitte ändere dich, wenn das hier mit uns eine Zukunft haben soll. Ich fand es gut, wie Dieter Hecking sich hingestellt hat und auch ganz klar Stellung bezogen hat und gesagt hat, wir nehmen ihn erstmal aus der Schusslinie. Ich habe auch nur die Bilder gesehen, die Fotos. Im Mannschaftskreis scheint er auch wieder anständig aufgenommen worden zu sein. Ich finde es ist ganz wichtig, dass auch die Fans letztendlich da einen Beitrag dazu leisten, einen Solidaritätsbeitrag. Da ging ja auch ganz viel schon bei Facebook rum. Denn der Verein hat sich jetzt klar positioniert. Er hat keine Suspendierung ausgesprochen, er hat sich schützend vor den Spieler gestellt, obwohl Max Kruse dem Verein auch sehr viele Negativschlagzeilen jetzt beschert hat. Er ist immer noch Spieler des VfL Wolfsburg, er ist unsere Nummer 11 und er hat es verdient, dass wir entsprechend auch zu ihm stehen und ihn auch weiter unterstützen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas, was diese Woche abgelaufen ist, keine Spuren bei einem Menschen hinterlässt. Und ich finde, da sind wir auch aufgerufen, gerade auch als Wolfsburger und als Wolfsburg-Fans, da ein Zeichen zu setzen. Denn wenn man sich allein mal nur die Wortwahl, die der Verein in seiner Stellungnahme gewählt hat, überlegt und auf der Zunge zergehen lässt. Ich zitiere Klaus Allofs. Wir haben bei der Aufarbeitung der aktuellen Entwicklung den Eindruck gewonnen, dass Max Kruse jetzt dringend unsere Hilfe benötigt. Ich will da gar nicht weiter spekulieren. Es kann aber sein, und das sollte man bei der ganzen Diskussion immer im Hinterkopf behalten, da kann ja was sein, was tatsächlich diese Vokabel Hilfe beinhaltet. Und dass das Ganze nicht nur ein loser Spruch ist, um sich irgendwie in die Sommerpause zu retten, sondern, und da steht dann der Mensch wieder im Vordergrund, da wird Hilfe benötigt. Und diese Hilfe sollten die Fans Max Kruse auch geben. Und ich glaube, das würde uns wiederum auch wieder besonders machen, dass wir bei allem Negativen, was da in den letzten Wochen kommt und auch an der Kritik, und ich habe hier auch im Wölferadio mich da häufiger zu geäußert, dass ich das Vorgehen und die Einstellung da entsprechend auch nicht besonders gut finde. Nichtsdestotrotz scheinen da jetzt Sachen im Hintergrund zu sein, die wir nicht kennen, nicht beurteilen können, aber die dazu geführt haben, etwas, ja, in dieser drastischen Wortwahl, nämlich zu sagen, wir geben dem Spieler die Hilfe. Und da müssen wir jetzt einfach mal abwarten, was dabei rauskommt. Max Kruse wird sich ja selber dazu nicht äußern, ist der Einzige, der zu den ganzen Sachen, die da im Raum stehen, Aufklärung beitragen könnte. Aus juristischen Gründen wird er es nicht tun. Eine Anwaltskanzlei ist eingeschaltet, ich habe die entsprechenden Schreiben dazu gesehen und weiß auch, dass das kein Spaß ist, was da jetzt letztendlich abläuft. Letztendlich müssen wir abwarten, was das Ganze für einen Einfluss hat auf die Mannschaft. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das da gar nicht diskutiert worden ist, auf die sportliche Leistung haben wird, auf die wichtigen Spiele, die da jetzt vor uns liegen und letztendlich natürlich auch auf die Leistung von Max Kruse. Ist Fußball eine Ablenkung oder ist Fußball eine Belastung? Das werden dann letztendlich auch die nächsten Spiele zeigen. Und über diesen Themenkomplex, aber natürlich noch viel mehr, möchte ich auch sprechen jetzt mit meinem ersten Gast. Nordkurve. Und das ist David Bebnowski. David ist Publizist und Autor, unter anderem für die Taz und seit langen Jahren Kenner der Wolfsburger Fanszene. Hallo David. Hallo Lenny. Ja, welches Bild gibt der Verein denn aus deiner Sicht im Moment ab? Oh je, ja, wo wollen wir anfangen? Ich finde ehrlich gesagt, das ist ein ziemlich unübersichtliches Bild. Es kommt mir chaotisch vor. Leider, ne? Also viele Sachen, die einfach sportlich natürlich auch nicht stimmen. Wenn man an die Tabellensituation denkt, hat sich sicherlich jeder vor der Saison anders ausgedacht oder anders gewünscht. Was dann noch dazu kommt an all den Störfeuern, die letzten Wochen so aufgeflammt sind. Also sei es dann die Fan-Problematik, die Leuchtraketen, die da über das Spielfeld in Hannover gejagt wurden, oder jetzt natürlich Max Kruse. Das sind natürlich alles Dinge, die irgendwo schon ein Bild entstehen lassen, das glaube ich, sich doch sehr, sehr stark von dem unterscheidet, zumindest was der VfL sich da eigentlich vorgestellt hat. Und ja, ich muss auch sagen, in einigen Punkten natürlich sich auch davon unterscheidet, was ich mir eigentlich wünschen würde. Ja, und dann die Sache mit Max Kruse sozusagen als negativer Höhepunkt auch in dieser Woche. Was glaubst du, was wird das alles für Auswirkungen haben, sowohl auf den Spieler als auch auf den Verein? Ja, ich glaube, also natürlich für Max Kruse persönlich, ich denke auch mit der Nationalmannschaft, das wird gewesen sein. Also wer Jogi Löw kennt und die Nominierungspraxis der letzten Jahre sich mal so vergegenwärtigt, dann ist es schon so, dass eigentlich die Leute, die dann einmal weg waren und vor allem in so einer, ja, mit so einer Ansage auch ausgeladen wurden oder überhaupt nicht mehr berücksichtigt wurden, dann auch im Grunde keinen Weg zurück zur Nationalmannschaft mehr gefunden haben und auch nicht mehr eingeladen wurden. Also sei es Kurani oder Kevin Großkreuz jetzt im Grunde im letzten Jahr auch. Und ich denke, das ist natürlich das Erste und das ist schon sehr deprimierend für Max Kruse, ne? Wenn man dann überlegt, dass im Sommer natürlich die EM ansteht und er da eigentlich sich natürlich auch präsentieren wollte, uns ja auch repräsentieren wollte und sollte, dann finde ich, ist das schade. Das ist, glaube ich, die erste Konsequenz. Die zweite Konsequenz, die halte ich ehrlich gesagt für noch gar nicht so richtig klar, was das bedeutet für den VfL. Ich glaube, dass natürlich der VfL noch einmal reagieren wird. Ich halte es jetzt auch angesichts der Tatsache, wie geballt diese Sachen einfach auch rauskamen. Es ist ja wirklich, das hast du ja auch ganz schön geschrieben, ich habe das auch gelesen. Also wer da dran glaubt, dass das irgendwie Zufall ist, dass das alles innerhalb von sagen wir mal 10 Tagen so rausgekommen ist, der schläft auf dem Baum. Ne? Also da sind schon sicherlich auch Interessen, wo ich nicht weiß, welche das sind, natürlich im Hintergrund, die dann sagen, die jetzt auch gerade den Kruse-Sturm reinschießen wollen. Und da hoffe ich natürlich, dass der VfL sich auch ein Stück weit vor ihn stellt. Ne? Also dass er natürlich dann auch jetzt so auftritt, dass man ihn schützen möchte. Gleichzeitig muss ich auch sagen, bin ich auch ähnlich zerrissen wie du. Es gibt einige Dinge, die eben auch nicht gehen. Und gerade kann der VfL in der sportlichen Situation, aber natürlich auch Volkswagen, der Kruse natürlich auch recht, Kruse recht prominent natürlich auch als Werbeträger jetzt in den letzten Wochen noch eingesetzt haben, sowas überhaupt nicht gebrauchen. Und das ist dann letzten Endes natürlich so eine, eigentlich so eine Gratwanderung, ein ganz starkes Balancieren, was man da eigentlich im Endeffekt dann machen kann, da eine Prognose abzugeben, wie der VfL und Volkswagen reagieren werden, das wage ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Die Solidaritätsbekundungen sind da. Der Verein stellt sich in der ersten Reaktion vor den Spieler. Der Spieler entschuldigt sich, gelobt offensichtlich dann auch in dem Zusammenhang Besserung. Ich frage trotzdem nochmal ganz direkt, ist ein Spieler wie Max Kruse für den VfL oder auch in zweiter Instanz für Volkswagen dann überhaupt noch dann tragbar zukünftig? Ich halte es für schwer. Ja, das hinzubekommen, aber nicht für unmöglich. Es ist so, ich glaube, man muss einfach an der Situation vielleicht nochmal einen Schritt zurücktreten und dann einfach auch sehen, bei all der kleinen städtischen Idylle, die wir dann da fast haben, bei was für einen besonderen Verein wir natürlich, über was für einen besonderen Verein wir reden. Also der VfL dann eben natürlich als Tochter von Volkswagen, und da weiß man dann nie so genau, in welcher Situation die Verbindungen hergestellt werden, wie es natürlich jetzt auch gerade schon in den Medien passiert. Und eigentlich sind das ja auch Dinge, die man, weiß ich was, seit der Johnny Akpobori-Affäre Anfang der 2000er kennt. Und insofern glaube ich, dass das nicht nur darum geht, was hier der VfL letzten Endes entscheidet auf sportlicher Ebene, sondern das wird dann eine Sache sein, wo man eine Kosten-Nutzen-Abwägung sicherlich im Gesamtkonzern versucht herzustellen. Die Story mit Max Kruse ist ja nur der Höhepunkt sozusagen auch gewesen von mehreren Negativschlagzeilen der letzten Wochen. Auch heiß diskutiert wurden ja die Sanktionen vom Netzwerk Wolfsburg, bestehend aus Verein, Polizei und Stadt, gegenüber den Fangruppen, was zum Beispiel die Bewirtung im Nordkurvensaal angeht, aber auch die Einschränkungen vom Mitbringen von Fahnen oder aber auch, dass Fanartikel verkauft werden dürfen von der Nordkurve, nur um einige zu nennen. Sind diese Maßnahmen aus deiner Sicht und auch gerade aus Sicht in der Wolfsburger Fanszene, sind die überhaupt zielführend? Ja, vielleicht mal zunächst. Also ich hätte gedacht, dass es eigentlich auch ein bisschen härter wird. Also man hätte ja auch mit Stadionverboten und so weiter reagieren können. Und insofern würde ich da sagen, ist das ein Angebot, ne? Dass man sagt, okay, gut, es steht ja auch dann in den Maßnahmen drin, dass man im Dialog bleiben möchte. Und ich glaube, dass das natürlich auch eine Aufforderung ist, dem nachzukommen. Und insofern sehe ich zumindest die Konstruktivität da drin. Inwiefern das für einzelne Aspekte zielführend ist, ist dann immer so eine Frage. Also natürlich, wenn ich die Bewirtschaftung des Nordkurvensaals untersage und von Verkaufsständen vor dem Spiel, dann ist das natürlich unmittelbar was in Planungen für weitere Aktionen auch eingeht. Ne? Und dann natürlich auch Löcher in Budgets reißt, wo man dann sagen kann, okay, gut, ja, wir haben vielleicht eine Choreo demnächst vor, und die ist jetzt dadurch steht die natürlich zur Disposition. Ne? Also das ist natürlich eine Sache, wo man sagen kann, gut, das finde ich an der Stelle nicht so zielführend. Also das sind zwei Sachen, die ich nicht so zielführend finde. Was den Rest angeht, ehrlich gesagt, muss ich sagen, finde ich einigermaßen maßvoll. Also es ist so, dass natürlich irgendwie, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, so die Ultras dann doch kollektiv bestraft wurden, aber in einer Art und Weise, glaube ich, einigermaßen zu verschmerzen und vor allem, die ja auch rücknehmbar ist, eben dadurch, dass man sich jetzt konstruktiv im Dialog bewegt und da einfach weitermacht, und ich hoffe einfach, dass das passiert. Trotzdem hat das natürlich für ordentlich Unmut gesorgt unter den Fans. Die Frage ist, welche Positionen stehen sich da gegenüber von Seiten vom Verein oder Netzwerk Wolfsburg und den Fans? Ist das aus deiner Sicht eine unversöhnliche Position, die da momentan eingetreten ist? Ich halte das nicht für unversöhnlich, aber das ist auch ein Konflikt, den ich hier grundsätzlich, muss ich sagen, also an vielen Stellen dann auch nicht mehr so ganz nachvollziehen kann, muss ich sagen. Also es ist so, ich halte zum Beispiel gar nichts davon, dass man sagt, man kann mit dem VfL, mit der GmbH, wie es dann anzustrichen natürlich auch manchmal heißt, nicht zusammenarbeiten. Das sehe ich einfach nicht so. Also und insofern sehe ich das auch nicht als so unversöhnlich. Oder würde es mir zumindest persönlich wünschen. Ich glaube, welche Rolle jetzt die Fans da spielen müssen, da muss man vielleicht auch nochmal einen Schritt zurückgehen. Bevor man sozusagen so mit dem ganz, ganz großen Schwert hier um sich schlägt. Es geht ja dabei im Grunde um die Ultras, ne? die das negative Licht in den letzten Wochen so ein bisschen auf die Fanszene vielleicht geworfen haben. Zumindest wird es ja dann so geschrieben. Und ich glaube, dass natürlich mit der Außendarstellung oder so wie der VfL und die Fanszene diese Saison weggekommen ist, also wenn es um Stadionauslastung geht, um ja im Grunde Leute, die früher das Stadion verlassen, die Stimmung schlecht ist, das ist natürlich an allerletzter Stelle erst Schuld der Ultras. Also da sind die natürlich rauszunehmen, weil das natürlich die Leute sind, die genau das Gegenteil davon leben. Also dass es eben natürlich die Stimmung organisiert wird von ihnen und so weiter. Und insofern ist das sozusagen vielleicht ein Punkt, den man auch nochmal sagen muss an der Stelle, finde ich. Eine andere Sache ist dann, ich würde mir schon wünschen, und das ist ja ein ganz, ja wirklich einfach ein Wunsch eines, sage ich jetzt mal, selbstbewussten, engagierten Fans, dass natürlich zum Dialog kommt zwischen den unterschiedlichen Fans. Und das ist nicht nur mit dem Verein, sondern auch zwischen unterschiedlichen Gruppierungen oder Zuordnungen. Ja, also dass man sagt, ich würde mir wünschen zum Beispiel, dass die Ultras auf den Rest der Fanszene zugehen ein Stück weit und sagen, okay, gut, Leute, wir haben Mist gemacht, also eine Entschuldigung fände ich da auch richtig. Und dann sagen eben, ja, wie kriegen wir das denn jetzt gemeinsam wieder hin? Ja, dass eben aus dieser Situation, wo wir wirklich in einer Krise stecken im Grunde, also die ganze Saison ja eigentlich schon durch die Champions League Auslastung, da hatte ich ja dann mich im Oktober auch schon mal zu geäußert, in der Taz, was du vorhin angesprochen hast, dass man aus der Situation jetzt endlich versucht, einfach eine Stärke rauszuziehen und dass man ja einfach gestärkt aus der Krise hervorgeht, hoffentlich. Um das nochmal zu differenzieren, klar, es sind nicht immer die Ultras, sondern es sind einzelne Gruppierungen oder einzelne Personen, die da auch zum Teil negativ hervorstechen, das sei an dieser Stelle auch nochmal gesagt. Wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es da auch verstärkt um das Thema Zusammenhalt. Ist der Zusammenhalt stark oder liegt da einiges im Argen aus deiner Sicht? Na, ich glaube, dass die Zusammenarbeit da auf jeden Fall ausgebaut werden kann. Also es ist so, dass ich kann das natürlich, wie du es genau gerade sagst auch, ich kann es natürlich gar nicht für jede einzelne Gruppe sagen. Es wird sicherlich Kontakte geben, dann auf einer persönlichen Ebene auch zwischen verschiedenen Fanclubs, zwischen Ultras und also zwischen einzelnen Gruppierungen, anderen Fanclubs und so weiter. Und glaube ich, ist ein Feld, was man auch nicht so eindeutig, wo es eine eindeutige Antwort geben kann. Aber ich glaube, es geht definitiv intensiver. Und das ist eben natürlich auch so eine Sache, in der man in Wolfsburg hier ist. Also ich habe manchmal das Gefühl, man sieht eigentlich auch nicht die Chance, vor der man steht, dass man hier eben gerade aus eigener Kraft es hinbekommen kann, eine Fanszene wirklich Wolfsburg-typisch im Grunde zu positionieren und auch zu präsentieren. Und das ist was, vor diesem dieses große Ziel würde ich einfach an den Horizont malen wollen und würde sagen, okay, gut, dann lasst uns jetzt gemeinsam arbeiten und dieses große Ziel irgendwie versuchen, ein bisschen näher rücken zu lassen. Zum Thema Fanzusammenarbeit spreche ich natürlich auch gleich noch mit der Stadtjugenddezernentin Iris Bothe. Lass uns jetzt da mal einen kurzen Strich drunter machen und sagen, wir werden jetzt nochmal sportlich. Glaubst du, dass diese ganzen Ereignisse, die da reingeprasselt sind auf den VfL, grundsätzlich eine Auswirkung auf die Mannschaft, auf das Leistungsvermögen der Mannschaft haben? Ich glaube schon. Also ich meine, wenn man wirklich sieht, wie Dieter Hecking Fußball spielen lässt, dann braucht man da eine Mannschaft, wo eben ein Zahnrädchen ins nächste greift. Also natürlich ist es dann immer so, dass man nochmal, weiß ich was, vielleicht einen De Bruyne braucht oder einen Sackler in einer überragenden Form, der dann vielleicht die Spiele dann letzten Endes dann auch nochmal das Besondere da reingeht. Aber wenn wir daran denken, wie in der letzten Saison, wie viele Spiele wir gedreht haben, wirklich nach Rückstand zurückgekommen sind, das ist diese Saison nicht so häufig passiert. Ne? Also ganz im Gegenteil, dann so gab es teilweise so Auflösungserscheinungen, wo wir alle dachten, die sind vorbei und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sowas spurlos an der Mannschaft vorbeigeht, wenn solche Dinge wie jetzt eben Max Kruse, das haben wir Niklas Bentner auch noch, dann einfach passieren oder Bas Dost, also irgendwie so ein ganzer Sturm, so ein bisschen ein Problembereich, ne? Bas Dost, der dann irgendwie in jeder Transferperiode dann doch ganz gerne wieder nach England verkauft werden will, wo man dann sich natürlich schon fragen muss, oder werden sich Mitspieler sicherlich fragen, wie lange geht das denn hier eigentlich noch zusammen gut und wer baut denn hier mit am großen Ziel, was dann die Saison ja auch wieder Champions League heißen sollte. Ja, die Betonung liegt auf sollte. Die Frage ist, was ist denn realistisch noch drin für die Mannschaft bis zum Saisonende? Ich denke auch, man muss jetzt einfach zusehen, das ist ja dann tatsächlich gemessen an den Zielen, die man sich am Anfang gesetzt hat, ist es ein Stück Schadensbegrenzung. Und da muss man jetzt einfach zusehen, dass man natürlich nochmal die Arschbacken zusammenkneift und da gemeinsam durchgeht und so viele Punkte wie möglich holt. Und dass man dann, ja, ich glaube, du hast das letzte Woche gesagt, also dass man dann Platz 7 erreicht, ist, glaube ich, schon wäre im Endeffekt vielleicht auch gemessen an der jetzigen Situation fast schon ein Erfolg, ne? Also, Ich erwarte jetzt in dieser Saison nicht so furchtbar viel, aber das möchte ich auch nochmal sagen, das würde jetzt zum Beispiel nicht bei mir dazu führen, dass ich irgendwie jetzt wie wild um mich haue, weil ganz ehrlich, also so ist der VfL, ne? Ich kenne das gar nicht anders. Wir kennen das nach der Meisterschaft, wir kennen das aus so vielen Jahren, wo dann auf einmal auf dem Wellenritt ganz oben auf dem Kamm, auf einmal bist du im tiefsten Tal, steigst fast wieder ab und so weiter. Der VfL ist ein Stück weit eine Diva, vielleicht muss man das als Wolfsburger Fan dann auch einfach mal irgendwann akzeptieren und hier eben dann auch ein bisschen sich das vielleicht auch mal so zum Ausgangspunkt nehmen und zu sagen, okay, gut, Leute, so ist das eben bei uns. So ist es eben bei uns und hoffentlich bald auch ohne negative Schlagzeilen. Das war David Bebnowski. Er ist Publizist und Autor unter anderem für die Taz und seit Jahren Kenner der Wolfsburger Fanszene. Danke für das Gespräch. Gerne. Kurzpassspiel. Und angeblich hat es bei der Nationalmannschaft weitere Zwischenfälle gegeben, habe ich gehört. Angeblich sollen da andere Spieler betrunken und ohne Führerschein mit einem Linienbus durch die Stadt gefahren sein. Sogar mit einer geklauten Pistole sei in die Luft gefeuert worden, alte Oma vom Nachttopf geschubst. Und es wurde sogar laut Helene Fischer gehört. Jogi Löw hat sofort reagiert und 50 Liegestütze als Strafe angeordnet. Die Mama und Managerin von Hamburg-Spieler Pierre-Michel Lasogga hat sich zu Wort gemeldet. Ja, hat sich darüber beschwert, dass ihr Sohn da so wenig zum Einsatz kommt, hat bei Instagram geschrieben, auf, dass sie in Hamburg aufwachen und das Ganze unterzeichnet mit PML10 Maschine oder Maschine. Oh ja, also wenn man das so mal in einem Wort liest, PML10 Maschine, also das klingt dann eher wie das Finale einer Partynacht in Hamburg, wo man dann mit Familie Lasogga im Bett aufwacht. Wir haben klasse Stil und Kultiviertheit und guck dir an, was für Quarktaschen die Dose vor sich her trägt. Ich denke, ich esse ihre Leber mit ein paar Fava-Bohnen und einer schönen Flasche Jungi. Ja, und dann wurde noch bekannt, nach etwa einem Monat muss Ex-Schalke-Spieler Kevin Prinz Boateng seine Bio wieder vom Markt nehmen, denn er konnte sich irgendwie vor Gericht oder so nicht durchsetzen gegen seine Ex-Frau, die da was dran auszusetzen hatte. Ja, und auf Schalke hat man sich gefragt, warum haben wir die Ex nicht schon mal vorher als Sportvorstand verpflichtet? Der VfL Podcast. Und ich möchte nochmal an dieser Stelle das Thema Fansanktionen aufgreifen. Das Wölferadio ist ja dafür bekannt, alle Seiten hier zu Wort kommen zu lassen und jeder darf hier seine Meinung sagen und auch sich erklären. Und deswegen freue ich mich, dass die Stadtjugenddezernentin Iris Bothe zugesagt hat, um zu den vom Netzwerk Wolfsburg, also Polizei, Stadt und Verein verhängten Maßnahmen, Stellung zu beziehen. Schönen guten Tag, Frau Bothe. Guten Tag. Ja, die Ereignisse in Hannover haben entsprechend hohe Wellen geschlagen und das Netzwerk Wolfsburg hat genauso entsprechend reagiert. Welche Aufgabe ganz grundsätzlich fällt denn eigentlich der Stadt in diesem Netzwerk Wolfsburg zu? Also grundsätzlich ist es so, dass die Stadt, die Polizei und der VfL schon seit ganz vielen Jahren eng zusammenarbeiten, weil wir ja zum einen als Stadt für das Fanprojekt zuständig sind. Wir sind dort ja Träger. Und zum anderen natürlich auch das Ordnungsamt auch eine Rolle spielt während der Spiele. Und deswegen ist es eigentlich traditionell schon seit über 10 Jahren, dass hier eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung stattfindet. Wir haben nur im vorletzten Jahr das dann mal, was uns als Zusammenarbeit verbindet, dann in einen entsprechenden Kooperationsvertrag gegossen. Jetzt hat es ja nach den Aktionen die Reaktionen gegeben sozusagen. Was hat denn genau aus Ihrer Sicht diese Reaktion nötig gemacht und inwieweit sind die ergriffenen Maßnahmen aus Ihrer Sicht denn überhaupt zielführend? Ja, zum einen ist es so, dass diese Kooperationsvereinbarung, die wir abgeschlossen haben, die ist ja den Fans transparent gemacht worden. Und in dieser Kooperationsvereinbarung steht auch ganz klar drin, dass wir uns gegen Pyrotechnik-Einsatz bei den Spielen aussprechen und dass diese Maßnahmen auch entsprechend geahndet werden. Also von daher herrscht da absolute Transparenz. Und ich kenne natürlich auch die Argumentation, dass das sozusagen zur Fankultur dazugehört. Nichtsdestotrotz haben wir das sehr, sehr deutlich gemacht. Bei dem Hannover-Spiel ist es so, dass das natürlich eine Qualität gewonnen hat, von der man einfach sagen muss, dass da hätten Menschen letzten Endes verletzt werden können. Ich weiß von einem Mädchen, die im Prinzip durch die Rauchentwicklung einen Krankenhausaufenthalt hatte, bis dahin, dass eben wirklich ernsthafte Erkrankungen vermutet worden sind. Und ich finde, die haben eben auch mit dem Reinschmuggeln in das Stadion und dem Werfen auf das Spielfeld, und zwar unabhängig davon, ob sie jetzt gezielt geworfen haben oder nicht, einfach diesbezüglich eine deutliche Grenze überschritten. Und von daher war es auch klar, denn wenn wir uns dazu bekennen, dass wir das entsprechend verurteilen, dass es Konsequenzen geben muss. Und wir haben uns ja auch ein Stück Zeit gelassen, um in Ruhe darüber zu beraten. Man kann jetzt auch sagen, warum werden nicht nur die bestraft, die im Grunde genommen geworfen haben. Hier setzt ja die Ermittlungsarbeit der Polizei an der Stelle auch ein. Aber man muss ja deutlich sagen, dass das ja von den Fanclubs in Anführungsstrichen, die da in der Kurve sind, auch gutiert wurde. Und von daher ist es klar, wenn das entsprechend dort auch mitgetragen wird, dann muss es natürlich auch in Richtung der entsprechenden Fanvereinigung auch ein deutliches Signal geben, dass wir das letzten Endes an der Stelle so nicht mittragen werden. Es gibt es aber auch ganz viele, die gerade solche Kollektivstrafen als ungerecht empfinden, beziehungsweise bei den Maßnahmen sich auch fragen, was bringt das jetzt, wenn man Verkaufsstände verbietet oder die Bewirtung im Nordkurvensaal? Hält das irgendwen davon ab, Pyrotechnik einzusetzen oder sich entsprechend negativ zu verhalten im Fanblock? Naja, zum einen ist es so, dass wir ja immer eigentlich auch in den letzten Jahren, und ich sag mal, das ist natürlich auch je nach Phase und je nach unterschiedlichem Rolle, und zwar betrifft das sowohl die Fans als auch Stadt, Polizei und VfL, also es ist ja nicht so, dass nicht etwas so gut ist, dass es nicht auch noch verbessert werden kann, aber wir immer darum gerungen haben, einen guten Dialog an der Stelle zwischen allen Seiten hinzubekommen. Und damit sind natürlich auch bestimmte Privilegien durchaus auch für Fans an der Stelle verbunden. Und das auch für die Gruppen, die ja durchaus auch mit beteiligt gewesen sind in Hannover. Und ich finde, Privilegien sind das eine, das finde ich auch richtig, das gehört auch zur Zusammenarbeit dazu, wie auch das zur Verfügung stellen von Räumen für die Erstellung von Choreografien etc. pp. Aber man kann natürlich Privilegien nicht nur ausschließlich genießen und dann auf der anderen Seite sich an bestimmte andere Regularien nicht halten. Und insofern haben wir mit diesen ersten Maßnahmen, und wie ich finde, haben wir auch nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber wir haben mit diesen ersten Maßnahmen einfach ein Signal gesetzt, und zwar verbunden auch mit der deutlichen Aufforderung, mit uns ins Gespräch zu gehen und auch darüber zu reden, dass die Fangruppen sich natürlich auch deutlich von Gewalt und auch von dieser Art von, ich sag jetzt mal, Ausschreitungen an der Stelle auch distanzieren sollten. Wie soll denn dieser Dialog künftig aussehen? Sind da jetzt die Fans gefragt, da den ersten Schritt zu machen? Also ich finde schon, dass der Ball letzten Endes bei den Fans liegt, aber ich kann auch sagen, dass die den auch aufgegriffen haben, weil die sind auch schon auf uns zugekommen und haben entsprechend halt auch um ein Treffen gebeten. Und das finde ich auch ausgesprochen gut. Und dann bedeutet das, dass man sich eben halt auch zusammensetzt und miteinander darüber spricht, und zwar jenseits von der Frage der polizeilichen Ermittlungen, wie das entsprechend weitergehen soll. Und da gibt es sicherlich, jede Seite hat da eine bestimmte Sicht an der Stelle auf die Dinge, aber wichtig ist, dass man die miteinander austauscht und dann möglicherweise entsprechend auch erstmal zu tragfähigen Lösungen kommt. Das ist im Übrigen auch nichts Neues. Das hat in der Vergangenheit, und ich bin ja früher auch schon fürs Fanprojekt zuständig gewesen, es hat immer mal wieder entsprechende Debatten und Diskussionen gegeben, wenn bestimmte Dinge halt eben nicht funktioniert haben. Also entweder aus Sicht der Fans, ich sag mal, die Fanführung nicht funktioniert hat, oder aus Sicht des Vereins oder der Stadt eben das Verhalten im Stadion nicht funktioniert hat. Und das ist wahrscheinlich was, was man immer wieder auch von Zeit zu Zeit wiederholen muss. Nur was definitiv nicht geht, ist eben halt tatsächlich diese Form von Eskalation. Gibt es schon einen konkreten Termin für ein Gespräch? Also es gab Terminvorschläge, und wir sind jetzt im Moment gerade in der Terminabstimmung. Es ist ja manchmal auch nicht so einfach, alle unter einen Hut zu bekommen, aber ich gehe davon aus, dass der Termin unmittelbar nach Ostern stattfinden wird. Sie sind ja selber jahrelang, haben Sie ja eben auch gesagt, am Fanprojekt beteiligt und jetzt auch als Jugenddezernentin zuständig. Aus Ihrer Sicht, hat Wolfsburg denn ein Fanproblem? Also ich glaube grundsätzlich, dass Vereine eigentlich gut daran tun, sich mit Kooperationspartnern zusammenzuschließen und auch den Dialog mit Fangruppen nicht abreißen zu lassen. Das bedeutet aber natürlich gleichzeitig nicht, dass es nicht auch Regeln gibt, die gesetzt sind und an die sich alle halten müssen. Und ich glaube nicht, dass man davon ausgehen kann, dass wenn man einmal miteinander gesprochen hat, dass es für die nächsten 5 Jahre an der Stelle gut ist, sondern das ist ein permanenter Prozess. Die Fanszene ist in der Veränderung. Wir haben auch veränderte Mitspieler bei den entsprechenden Institutionen. Und das ist auch immer wieder ein Lernprozess, miteinander entsprechend ins Gespräch zu gehen. Ich glaube, dass das aber eins der Erfolgsrezepte ist. Und da sind wir in der Vergangenheit auch gut mitgefahren. Der andere Punkt ist, dass ich aber schon den Eindruck habe, dass es durchaus auch an der einen oder anderen Stelle eine gewaltbereitere Szene gibt. Und auch da wird man sozusagen sich nur einen entsprechenden Überblick verschaffen können, wenn man im Grunde genommen die Solidarisierungsaktionen, die dann natürlich untereinander laufen unter den Fans, auch ein Stück damit beeinflusst, dass man einfach im Gespräch miteinander bleibt. Letzte Frage, sind Sie selbst Fußballfan, also auch Fan des VfL und gehen öfter mal ins Stadion? Also natürlich bin ich Fußballfan und natürlich bin ich Fan des VfL. Ich war schon beim Aufstiegsspiel mit dabei. Damals habe ich noch im Jugendzentrum gearbeitet, mitten im Allertag und habe mir das entsprechend angeguckt, verfolge natürlich auch die Tabelle und die Entwicklung des VfL. Das bleibt auch gar nicht anders aus. Solche Erlebnisse auch wie die Meisterschaft, Pokalfinale und so weiter, das muss man einfach miterlebt haben. Es ist so, dass ich nicht regelmäßig im Stadion bin. Früher war ich öfter da. Ich verfolge ganz häufig die Spiele auch im Radio und gucke mir entsprechend die Spielstände an, weil ich natürlich auch aufgrund meiner anderen Verpflichtungen, die ich habe, ich so viele Wochenendtermine habe, dass ich das auch gar nicht hinkriegen würde. Aber natürlich bin ich ein Fan. Und begleite ja auch die ganze Fanarbeit fast seit der Gründung des Fanprojektes mit und habe ja auch die Entwicklung des VfLs bis zum heutigen Tag auch intensiv miterlebt. Also eine Frau vom Fach, das war Iris Bothe, Jugenddezernentin der Stadt Wolfsburg. Vielen Dank für das Gespräch und Ihren Erklärungen zur Wolfsburger Fanszene. Bitteschön. Pausentee. Ja, da hatte ich gedacht, dass ich mich während der Länderspielpause mal auf die faule Haut legen könnte. Aber dann ist die Einkaufen. Na, Spaß beiseite. War ja so viel los, dass ich meine große Klappe wieder nicht halten konnte und doch noch eine Ausgabe auch in der Länderspielpause vom Wölfe Radio produziert habe. Ja, und ich habe natürlich euch nicht vergessen, die ihr mir geschrieben habt zur Wölfe Radio Frage der Woche, nämlich: Zu viele Baustellen, wo muss zuerst angesetzt werden? Und ich hatte gedacht, jetzt kommen dann die entsprechenden Zuschriften, wo man sich tatsächlich einen Punkt rauspickt und der dann vielleicht eine kleine Kettenreaktion in Gang setzt. Interessant war, dass die Zuschriften, ich habe wieder einige bekommen dazu, fast schon einen 10-Punkte-Plan jeder aufgemacht hat. Jeder wollte mit ganz, ganz vielen Anregungen dazu beitragen oder seine Meinung kundtun. Und ganz interessant fand ich da tatsächlich das, was mir Wolfgang geschrieben hat. User Wolfgang hat geschrieben und hat einige Punkte aufgelistet. Ich lese jetzt nur mal die Top 3 vor. Klaus Allofs Einkaufspolitik total durchleuchten und klare Aufgaben vom Aufsichtsrat für ein Jahr stellen bzw. vorgeben. Und wenn keine Besserung in Sicht ist, die Vertragsauflösung ohne Wenn und Aber. Ja, das ist schon mal harter Tobak. Platz 2 oder Punkt 2. Die gesamte sportliche Leitung hat mit sofortiger Wirkung die Arbeit mit den Fangruppen zu verbessern. Bis Saisonende gemeinsame Beratung und zwar wöchentlich. Und drittens, knallhartes Durchgreifen bei jedem Spieler, der nicht die Leistung oder den Kampfeswillen hat, vereinsinterne Sperre für den Rest der Saison ohne Wenn und Aber. Jo, das würde ich doch mal sagen, das sind mal knallharte Forderungen. User Stan sagt dagegen, als erstes, und das lässt sich auch einfach umsetzen, würde ich mal sagen, dass ich unsere Erwartungshaltung auf ein realistisches Maß reduzieren sollte. Und User Joan oder Johann, je nachdem, wie er sich aussprechen möchte oder sie, hat geschrieben, einen sehr kreativen Ansatz, wie ich finde, und zwar rauskopiert bei irgendwie einer Firma, TI Communication Intercultural Soccer Management and Consulting. Und die bieten an, die Wege aus der Krise, nämlich, damit aus Krisen Chancen werden, in der Krise sind Geschwindigkeit und Handlungsfähigkeit das Maß aller Dinge. Wir überwinden gemeinsam mit Trainerteam und Spielern die Starre im Spielsystem mit konkreten Maßnahmen zu einer neuen Spielphilosophie und sorgen für Dynamik in allen Bereichen. Wir setzen aktiv Impulse für ein intelligentes Offensivspiel, lösen Konflikte zwischen den Spielern und der sportlichen Führung und gewinnen das Vertrauen der Zuschauerfans und der Mitarbeiterinnen zurück. Ja, in der Reihenfolge vermutlich auch so gedacht. Wer weiß, ob es diese Firma überhaupt gibt. Vielleicht auch nur ein sehr, sehr kreativer Vorschlag. Aber vielleicht hat ja tatsächlich einer irgendwo den Masterplan in der Schublade. Jedenfalls vielen Dank für eure Zuschriften. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Erster Schultag in der neuen Klasse. Lehrerin möchte ihre Schüler besser kennenlernen und dann soll sich jeder vorstellen. Mein Name ist Nathalie, ich bin 11 Jahre alt und mein Vater ist Postbote. Das erste Kind, das zweite Kind. Mein Name ist Peter, ich bin 10 und ein halbes Jahr alt und mein Vater ist Mechaniker. Ja, und dann das dritte Kind. Mein Name ist Jan, ich bin 11 Jahre alt und mein Papa, der putzt in dem Puff immer die Toiletten sauber und anschließend verdingt er sich noch irgendwo als Nacktänzer. Völlig verstört wechselt die Lehrerin das Thema und in einer Pause ruft sie den Jan nochmal zu sich und sagt, sag mal, stimmt die Geschichte mit deinem Vater? Ne? Und dann wird der Jan rot und stottert und sagt, nein, mein Papa spielt bei Eintracht Braunschweig, aber das war mir zu peinlich zu sagen. Ach ja, und falls ihr nicht mitbekommen habt, wir haben letzte Woche 1:1 gegen Darmstadt gespielt, war kein pralles Spiel von uns, können auch froh sein, dass wir noch einen Punkt mitgenommen haben letztendlich, aber ja, ihr habt schon gemerkt, ums Sportliche ging es diese Woche irgendwie nicht. Kann man mal machen, finde ich, gerade in der Länderspielpause, wenn keine Spiele anstehen, aber es muss wieder besser werden. Ich drücke Max Kruse ganz doll die Daumen, dass er wieder in die Spur findet, dass der Verein das alles verkraftet, was da letztendlich auch eingeprasselt ist und dass wir die kommenden Wochen geil und ja, im sportlichen Sinne gut gestalten. Da kommt einiges auf uns zu und versprochen, nächste Ausgabe beim Wölferadio, dann geht es dann wieder um Fußball und hoffentlich weniger um den ganzen anderen Krams, der eigentlich auch nur ablenkt und nur halb so schön ist, wie wenn wir Real Madrid 4:0 zu Hause aus dem Stadion schießen. Da merkt ihr schon, Real Madrid und Bayer Leverkusen natürlich ganz dicke Themen nächste Woche hier im Wölferadio. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, falls es euch gefallen hat und falls auch nicht, ja, schreibt mir, kennt ihr das Spiel, wolfsblog.de ist die Adresse, da könnt ihr mir schreiben, und die Wölferadio Facebook-Seite. Da ist auch immer die Möglichkeit, einen schönen Kommentar zu hinterlassen. Wie immer vielen Dank an Sebastian für die inhaltliche und Norman für die technische Unterstützung. Das war's für diese Woche. Frohe Ostern wünsche ich. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Ein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue. Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh, kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du, immer nur du, immer nur du. Nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Immer nur du, immer nur du. Immer nur du, immer nur du, immer nur du. Nur der VfL. Nur der VfL.